Wie, was nicht streamen? Internet ist out? Du hast kein Internet? Hallo, ist der 2. März? Was hast du halt für Pornos runtergeladen, sag mal? Was, 5 GB hast du im Monat? Hallo?